Erster hört mir zu, ihr Länder am Meer. Wartet auf meine Worte, ihr Völker. Sie sollen kommen und reden. Lasst uns zusammen über die Sache sprechen. Zweiter, wer hat einen Mann aus dem Osten gerufen? Dieser Mann siegt überall. Wer gibt ihm Völker und stürzt Könige vor ihm? Wer macht ihre Schwerter zu Staub? Wer macht ihre Bögen wie Stroh, das der Wind wegweht? Dritter, er verfolgt sie und bleibt unverletzt. Er geht schnell, auch wo kein Weg ist. Vierter, wer hat das gemacht und getan? Ich bin es, der die Menschen von Anfang an gemacht hat. Ich bin Jahwe. Ich war am Anfang da und ich werde am Ende da sein. Ich bin immer derselbe. Fünfter, die Länder am Meer sahen es und bekamen Angst. Die Menschen überall auf der Erde zitterten. Sie trafen sich und kamen zusammen. Sechster, einer half dem anderen. Und er sagte zu seinem Freund, hab keine Angst. Siebter, der Handwerker sprach dem Goldschmied Mut zu. Der, der mit dem Hammer glättet, sprach zu dem, der auf den Amboss schlägt. Er sagte über die Verbindung, sie ist gut. Dann befestigte er das Götterbild mit Nägeln. So konnte es nicht umfallen. Achter, aber du, Israel, bist mein Diener. Jakob, ich habe dich ausgewählt. Du bist Abrahams Nachkomme, er war mein Freund. Neunter, ich habe dich von den Enden der Erde geholt. Ich habe dich aus den entferntesten Orten gerufen. Ich sagte zu dir, du bist mein Diener. Ich habe dich ausgewählt und dich nicht weggeworfen. Zehnter, hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Schau nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und ich helfe dir. Ich halte dich fest mit meiner starken rechten Hand. Elfter, alle, die wütend auf dich sind, werden sich schämen und verlieren. Die Leute, die gegen dich kämpfen, werden verschwinden und untergehen. Zwölfter, du wirst deine Feinde suchen, aber du wirst sie nicht mehr finden. Die Leute, die dich bekämpfen, werden zu nichts werden. Dreizehnter, denn ich, Jahwe, dein Gott, halte deine rechte Hand fest. Ich sage zu dir, hab keine Angst, ich helfe dir. Vierzehnter, hab keine Angst, du kleines Volk Jakob, du kleines Israel. Ich helfe dir, sagt Jahwe. Der Heilige Israels wird dich retten. Fünfzehnter, ich mache dich zu einem neuen, scharfen Gerät zum Dreschen. Du wirst die Berge zerkleinern und zermahlen. Und die Hügel machst du wie Spreu. Sechzehnter, du wirst sie in die Luft werfen. Der Wind wird sie wegtragen. Der Sturmwind wird sie zerstreuen. Du wirst dich über Jahwe freuen. Du wirst den Heiligen Israels loben. Siebzehnter, die armen und hilflosen Menschen suchen Wasser, aber es gibt keines. Ihre Zunge ist trocken vor Durst. Ich, Jahwe, werde sie hören. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. Achtzehnter, ich werde Flüsse auf trockenen Bergen entstehen lassen. Und Quellen in den Tälern. Ich werde die Wüste zu einem See machen. Und trockenes Land zu Orten mit Wasserquellen. Neunzehnter, ich werde in der Wüste Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume pflanzen. Und in der Steppe werde ich Zypressen, Ulmen und Buchsbäume pflanzen. Zwanzigster, damit alle Menschen sehen und verstehen, dass Jahwe das gemacht hat. Und der Heilige Israels hat es geschaffen. Einundzwanzigster, bringt eure Sache vor Gericht, sagt Jahwe. Zeigt eure Beweise, sagt der König Jakobs. 22. Sie sollen kommen und uns sagen, was passieren wird. Sagt uns, was früher passiert ist. Dann können wir darüber nachdenken und das Ergebnis verstehen. Oder lasst uns hören, was kommen wird. 23. Sagt uns, was in Zukunft passieren wird. Dann wissen wir, dass ihr Götter seid. Macht etwas Gutes oder Schlimmes. Damit wir alle staunen und etwas sehen. 24. Ihr seid wirklich nichts. Und eure Taten sind wertlos. Wer euch wählt, tut etwas Schlimmes. 25. Ich habe jemanden aus dem Norden gerufen, und er kam. Er kommt aus dem Osten und spricht über meinen Namen. Er wird Herrscher zertreten wie Lehm. Wie ein Töpfer den Ton tritt. 26. Wer hat das von Anfang an gesagt, damit wir es wissen? Wer hat es vorhergesagt, damit wir sagen können, er hat recht? Aber niemand hat es gesagt. Niemand hat es hören lassen. Niemand hat eure Worte gehört. 27. Ich sage zuerst zu Zion, sieh, deine Kinder sind da. Und ich schicke einen Boten mit guter Nachricht nach Jerusalem. 28. Ich schaue, aber niemand ist da. Unter ihnen gibt es keinen Ratgeber. Ich kann sie nicht fragen, und sie geben keine Antwort. 29. Sie alle sind nutzlos. Ihre Werke sind wertlos. Ihre Götterbilder sind nur Wind.